Salvador Antonio Valdés Mesa, Mitglied des Politbüros des Secretariat AKP Kubas und stellvertretender Vorsitzender des Staatsrates der Republik Kuba, der als Sondergesandter vom ersten Sekretär des Secretariat AKP Kubas, Raúl Castro Ruz, die TVIAK besucht und seine Begleitung besichtigten am 29. Juni den Palast der Wissenschaft und Technologie. Außerdem suchten sie das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg und den Bauplatz der Ryumyong-Straße auf und wohnten im Schülerpalast Man Yongde, einem Konzert der Angehörigen der Kunstzirkel des Palastes, bei.